1 Live. 4. Hallo, herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Ich möchte heute unter anderem ein paar Bands vorstellen bzw. spielen, die für mich ein ganz bestimmtes, sehr interessantes Phänomen verkörpern, das ich dann auch noch versuchen will zu beschreiben. Es geht aber los mit einem Album, in dem ich mich mittlerweile sehr häuslich fühle, richtig gehend niedergelassen habe. Den Künstler, um den es geht, den habe ich schon zu einem Adjektiv mittlerweile umgebogen. Wenn mich letztens zum Beispiel jemand gefragt hat, wie hat dir das Essen denn geschmeckt, dann habe ich schon mal gesagt, ich fand es ein sehr borealistisches Essen. Also ein sehr schönes Mahl. Die Rede ist von Burial und seinem Album Untrue, mit dem ich heute beginnen möchte. Es ist der Track, der für mich so ein bisschen der Tangerine Dream-Titel des Albums ist. Ich möchte ihn heute allerdings spielen, ohne Tangerine Dream wie zuletzt mit ins Spiel zu bringen. Hier ist Burial mit Dog Shelter. Thank you. Ich mache hier mal einen ganz kurzen Break. Du bist hier bei 1 Live 4. Burial haben wir gehört. Gerade verklungen ist ein Track des deutschen Duos Sun Electric, das, wenn ich mich recht entsinne, insbesondere so in den späten 90ern, Anfang 2000 eine ganze Latte von wirklich wunderbaren Ambient, Chill-Out, Techno-Tracks veröffentlicht hat, auch auf Albumlänge. Und vor kurzem erschien von Sun Electric nicht nur eine Werkschau ihrer vergangenen Tracks, sondern es gibt einen, nämlich Toninas, auch in zwei Remixen. Der von Ricardo Villalobos ist mir offen gestanden wieder mal viel zu lang. Und mindestens ebenso gut gefällt mir der Remix, den ich gerade gespielt habe von Thomas Fehlmann. Toninas, also im Thomas Fehlmann Remix, im Original von Sun Electric. Davor habe ich extra ausgeklammert, weil ich zu dieser Band ein bisschen was erzählen möchte, haben wir die Dirty Projectors aus New York gehört, die morgen am Montag im Kölner Club Stadtgarten live zu sehen sein werden. Die Dirty Projectors zählen für mich zu einer neuen Klasse, man könnte sagen neutönerischer Bands, die vorzugsweise aus New York kommen, die auf völlig andere Akzente setzen, als Rockbands das gemeinhin tun. Man hört das schon bei ihren Frequenzen. Sie kommen sehr hochfrequentig eigentlich daher, setzen nicht auf schiebende Bässe, sondern eher auf kunstvoll arrangierten Chorgesang, Stimmen, viel ursprüngliche Geräusche, Percussion, Glockensounds und gleichzeitig wird aber auch Elektronik mit ins Spiel gebracht, wenn man so will, eine Klammer zwischen Vergangenheit, zwischen spiritueller Tiefe und Zukunft. Überhaupt sind viele dieser Songs für meine Begriffe sehr religiös, spirituell, gospelhaft gefärbt. Und das ist ein Markenzeichen, das nicht nur auf die Dirty Projectors hier und da zutrifft, sondern sicherlich auch auf eine Band wie Yeah Sayer, die ich heute im weiteren Verlauf noch spielen möchte. Auch diese Band wird in dieser Woche, ich glaube sogar ihr einziges Deutschlandkonzert am 24.11. im Gebäude 9, ebenfalls in Köln, absolvieren. Von den Dirty Projectors, die wirklich auch verrückten Projekten nachhängen, habe ich ein älteres Album gespielt, nämlich The Getty Address. Der Kopf der Band, Dave Longstreth, der das alles kunstvoll arrangiert, der auch mit Cello-Musikern arbeitet, mit Flöten. Der Kopf der Band setzt auf dem aktuellen Album der Band ganz auf Black Flag. Interpretationen, die er, ich habe das schon mal gesagt, die er mehr oder weniger so aus dem Traum heraus interpretiert, also so wie er Black Flag Stücke dieser alten Hardcore-Punk-Band im Kopf hat. Die Ergebnisse haben mit Black Flag im Grunde gar nichts mehr zu tun. Und hier bei dem älteren Album, da geht es unter anderem auch um die Eagles, deren Texte er sich ausleiht, beziehungsweise durch deren Texte er sich inspiriert fühlt. Ein ganz verrückter Mann muss das sein, Dave Longstreth, der Kopf der Dirty Projectors, die uns im Übrigen in der heutigen Show hier noch begegnen werden. Der nächste Mann kommt aus Israel, aus Tel Aviv. Sein Name ist Jair Etzioni, hoffentlich richtig ausgesprochen. Flawed heißt ein Album, das mit sehr atmosphärischem Techno daherkommt. Hier ist aus Flawed der Titel Sinking. Thank you. We'll be right back.

Bei 1 Live 4. Ich möchte gerne noch einen Titel spielen und dann sage ich möglichst nicht in aller Breite, was wir gehört haben. I'm wunderschön. Kleiner Break hier, 1 Live 4. Ich mag diesen Techno, der so ein bisschen wie gefrorenes, ja, Eis ist ja nun mal gefroren, aber so Kristallen, so fjordartig daherkommt. Gerade gehört hier Sarah Goldfarb mit dem Titel Dreams Will Save Us. Einer von insgesamt 10 Titeln, mit denen das Techno-Label Treibstoff jetzt auf insgesamt 3 Vinyls sein Jubiläum eben die 10 Jahre begeht. 10 Years Treibstoff, The Compilation, so heißen diese 10 Tracks, die mit Freunden des Labels, zum Beispiel Robert Babich oder auch Sarah Goldfarb, bestritten werden. Davor habe ich das purer Zufall erneut einen Track aus Israel gespielt von Shlomi Abba, dessen Name mir bisher noch nicht untergekommen ist, aber das ist ein sehr hübsches Album, auch wieder sehr atmosphärisch, sehr, sehr frostig, wenn man das vielleicht so beschreiben kann. State of No One heißt es, Random Fiction war der Titel, den ich daraus gespielt habe, zusammen mit der Sängerin Anat Ben-Hemo, so heißt sie. Davor habe ich die Steingarten Remixes gespielt von Paul. Das ist Stefan Bethke aus Berlin, der sich durch seinen dubbigen Minimal-Techno seit Jahren eigentlich schon einen sehr, sehr guten Namen gemacht hat, sein Steingarten-Album jetzt remixen lässt, unter anderem von einigen Dubstep-Künstlern, darunter ist auch Perverlist, der den Titel Winkelstreben remixed hat. Und dann habe ich noch einen, wie ich finde, überragenden Dubstep-Titel gespielt von Clouds, der heißt Shallow. Und hat mich unheimlich stark erinnert mit seinen schleifenden Beats und seinem weiblichen Gesang an so Sachen, die zum Beispiel in der Vergangenheit auch aus Bristol kamen, Portishead, Tricky, seien da mal vergleichsweise genannt, Clouds mit dem Titel Shallow. Davor, das hatte ich schon gesagt, das war ebenfalls aus Israel, Jair Etzioni. Ich möchte jetzt erneut hier mal so eine Band ins Spiel bringen bei deren Tracks, wenn man die so hört, man sich, wie ich finde, wunderbar verlieren kann. Tracks, die wie unstete Witterung immer mal wieder aufreißt, bewölkt, dann wieder klarer Himmel, dann kommen wieder völlig andere Elemente ins Spiel, die auch vor afrikanischen Sounds, vor afro-karibischen Einflüssen am Ende nicht Halt machen, um eine Euphorie zu inszenieren, die für meine Ohren immer noch neuartig ist, obwohl sie sich sicher auf der Linie bewegt zwischen Bands, sagen wir einfach mal, wie zum Beispiel Arcade Fire oder auch Animal Collective auf der anderen Seite. Die jetzt folgende Band heißt Yeah Sayer. All Our Symbols ist ihr aktuelles Album, daraus der Titel 2080. Ich sag's nochmal, das müsste der kommende Samstag sein, am 24.11., ja, er ist es, gastiert die Band im Gebäude 9 und so wie ich gelesen habe, das ist natürlich hier immer ohne Gewähr, angeblich ihr einziges Deutschlandkonzert. Hier ist Yeah Sayer, einmal mehr 4 Leute aus New York. Gibt da noch eine interessante Band, auch die habe ich heute mit, will die noch irgendwo spielen, Akron Family. Über diese hier sprachen wir bereits, beziehungsweise ich hatte ihren Namen erwähnt, Arcade Fire. Dann die Infos, dann geht's hier weiter. On the line, say it's money that we need, as if we're only mouths to feed. I know no matter what you say, there's some debts you'll never pay. Working for the church while your family dies, you take what they give you. Keep it inside. Every spark of friendship and love will die without a home. Hear the soldier groan, glad it alone. Take me out of here. Don't wanna fight, don't wanna die. Just wanna hear you cry. Who's gonna throw the very first stone? Live. Infos. Mit Steffi Orbach um 23 Uhr. Schüler planten Amoklauf in Köln. Bahn droht unbefristeter Streik und das Wetter bringt zum Teil Schnee. Die Polizei hat einen Amoklauf an einem Kölner Gymnasium verhindert. Ein 17- und ein 18-jähriger Schüler hatten die Tat geplant. Aus Köln berichtet Till Opitz. Übermorgen, am Jahrestag des Amoklaufs von Emstetten, wollten die beiden Zwölftklässler ihre Schule überfallen. Die Polizei fand bei einer Hausdurchsuchung eine Liste mit Namen von Mitschülern und Lehrern, die sie offenbar töten wollten. Im Anschluss wollten sich die beiden selber umbringen. Der 17-Jährige hatte auf seiner Website Bilder der Amokschule von Columbine eingestellt. Schüler entdeckten dies und alarmierten die Schulleitung. Die Polizei befragte den 17-Jährigen. Dieser bestritt jedoch, einen Amoklauf geplant zu haben. Kurze Zeit nach der Befragung beging der 17-Jährige Selbstmord. Weitere Ermittlungen führten dann zu dem 18-jährigen Mitschüler, der gestand, dass die beiden die Tat geplant hatten. Im Bahntarifstreit gibt es keine Annäherung. Die Bahn will der Lokführergewerkschaft GDL kein neues Angebot machen. Bahnpersonalvorstand Zuckale sagte in der ARD, es liege ein gutes Angebot vor, auf dessen Grundlage man verhandeln könne. Der Chef der GDL Shell sagte noch einmal, die Bahn habe bis morgen um Mitternacht Zeit, ein neues Angebot vorzulegen. Ansonsten drohten unbefristete Streiks der Lokführer. In Frankreich werden morgen viele Züge stillstehen. Mehrere Eisenbahnergewerkschaften riefen ihre Mitglieder dazu auf, ihren Streik um weitere 24 Stunden zu verlängern. Sie protestieren gegen die Rentenpläne von Präsident Sarkozy, der das Rentenalter in Staatsunternehmen anheben will. Am Dienstag wollen auch Lehrer und andere Beamte streiken. Ihr Protest richtet sich gegen Pläne der Regierung, pro Jahr zehntausende Stellen im öffentlichen Dienst zu streichen. In Griechenland hat es wegen heftigen Regens Überschwemmungen gegeben. Betroffen sind mehrere Gebiete an der Grenze zur Türkei. Dort stiegen Flüsse über die Ufer, Straßen und Häuser standen unter Wasser. Viele Dörfer mussten geräumt werden. Die griechische Regierung rief für einige Gegenden den Notstand aus. 1 Live. Sektorwetter. Die Nacht wird erstmal trocken, gegen morgen zieht westlich des Rheins und in der Eifel Schnee oder Schneeregen auf und die Straßen werden glatt. Die Temperaturen liegen zwischen plus 2 und minus 2 Grad. Der Schneeregen bleibt morgen erstmal, gegen Nachmittag bleibt es dann trocken. In Herford höchstens 4 Grad, in Kerpen 5 und in Moers 6 Grad. Am Dienstag trüb, aber etwas milder. Stauschau. A3 Arnheim Richtung Köln zwischen Kreuz Oberhausen und Kreuz Oberhausen West. Baustelle 2 Kilometer, da ist nur ein Fahrstreifen frei. Und A44 Dortmund Richtung Kassel zwischen Lichtenau und Marsberg 2 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Eins live. Vier. Gut. Ladies and Gentlemen, das wollte ich sagen. Ich komme heute in ausgesprochen friedlicher Absicht. Vielleicht war das auch schon bei den Tracks, die ich in der vergangenen Stunde gespielt habe, zu hören. Ich will hier heute echt keinen Stress machen und habe mir insgeheim ausgemalt, dass es schön wäre, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch relaxed irgendwo hinzuhauen, die Ruhe und die Zeit dafür habt. Denn ganz danach sind auch die folgenden Minuten, die ich hier anbieten möchte. Zunächst ein Track, an dem ich in diesen Wochen echt nicht vorbeikommen kann. Er stammt einmal mehr von Pinch. Kauali von Pinch soll bald ein neues Album erscheinen. Er hat auch einige Beiträge auf einer neuen Dubstep-Compilation des Soul Jazz Labels Box of Dub, auf die ich auch noch zu sprechen kommen möchte. Wir hören zunächst Kauali von ihm und dann ein Rückgriff. 10 Jahre alt ist die Musik, die ich danach anbiete, von Rabbi Abu Khalil, der ursprünglich im Libanon aufgewachsen ist, dann aber nach München ging und vor 10 Jahren sich mit dem Balanescu Quartet eingelassen hat. Wunderschöne Aufnahme, wie ich finde, die ich gleich mal spielen möchte. Hier zunächst Pinch. Thank you.

Du bist aber 1 Live 4. Wir haben gerade Musik gehört von Dominik Eulberg. Ein hochsympathischer Kerl, was ich sagen kann, weil ich das aus eigener Anschauung weiß. Aber hochsympathisch zu sein war noch nie ein Grund, Musik von derjenigen Person zu spielen. Davon abgesehen ist Bionic, das neue Album von Dominik Eulberg, eins, das mir wirklich ausgesprochen viel Spaß bereitet, auch in seinem Abwechslungsreichtum. Wir haben hier gerade Löwenzahn Luftwaffe von Dominik Eulberg gehört, der nebenbei auch Biologe ist, Biologie meines Wissens auch immer noch studiert in Bonn. Und Anfang des Jahres hatte ich die Gelegenheit, mit ihm mal durch sein angestammtes Gelände einen ganzen Tag lang zu wandern im Westerwald rund um die Westerwälder Seenplatte. Die ist nicht klein. Wir sind natürlich hin und wieder mal mit dem Auto von einem See zum anderen gefahren und haben dann unsere Ferngläser rausgeholt und da wirklich jede Menge interessantes Federvieh beobachten können. Was einige vielleicht nicht wissen, er ist nicht nur Biologe und Produzent, sondern mit einem Freund produziert er auch einen ganz hervorragenden Kräuterschnaps. Also er beobachtet nicht nur Vögel, sondern manchmal sammeln die beiden auch Kräuter, kleine Auflage natürlich. Meines Wissens gibt es die Getränke, die hervorragend munden, wenn man sie natürlich nur in kleinen Mengen trinkt, ist klar. Gibt es nur in wenigen Shops zu kaufen. Einer ist der Kompaktplattenladen. Das sei hier einfach mal angemerkt, denn letztens, als ich dort war, hatte ich aus dem Augenwinkel sehen können, dass eine neue Lieferung an Dominik Eulberg Flaschen just eingetroffen war. So viel mal zu Dominik Eulberg. Davor habe ich gespielt, einige haben es vielleicht erkannt oder beißen sich auf die Zunge, weil sie es halb erkannt haben. Es ist Art of Noise, Moments in Love, ein Titel aus Mitte der 80er Jahre, den der gute Kasper in das Dubstep-Format gezwängt hat, also Kasper als Remixer hier. Ich finde aber, das hat er ziemlich gut und überraschend hingekriegt. Art of Noise, Moments in Love im Kasper-Remix. Davor habe ich einen wunderschönen, wie könnte man das nennen? Arabian Reggae, so kam es mir zumindest vor. Piece gespielt von Digital Mystics. Thief in the Night heißt der Titel und der findet sich auf einer Box, die ich eben schon in einem Halbnebensatz angesprochen hatte, nämlich der Box of Dub. Das Soul Jazz Label schlägt zum zweiten Mal zu, interessiert sich nicht nur für musikalische, geschichtliche Phänomene, sondern auch für interessante, spannende Musik der Gegenwart, hat jetzt schon zum zweiten Mal eine Dub-Box veröffentlicht. Die heißt nicht umsonst nur Dubstep, sondern wird erweitert auch um den Begriff Future Dub. In der Tat sind einige sehr futuristisch anmutende Tracks darauf, aber eben auch sehr schöne Reggae-Stepper, wie der eben gehörte von Digital Mystics. Und erlaubt noch einen Satz zu Rabbi Abu Khalil, den ich davor gespielt habe. Er stammt, wie gesagt, aus dem Libanon, ist aber schon früh nach München gekommen und gilt als Meister eines Saiteninstrumentes, das gewissermaßen so etwas auch ist wie der arabische Vorfahre unserer Laute, das Oud. Ich glaube, es heißt das Oud und nicht die Oud, geschrieben OUD, ein Saiteninstrument, mit dem vorrangig er sich an die Seite des Balanescu-Quartetts gestellt hat. Ich finde es so wunderschöne Platte, habe die zufällig mal wieder in die Hand genommen. Sie ist 1996 erschienen und heißt Arabian Waltz. So viel mal zu den gerade gehörten Tracks. Jetzt kommt die österreichische Punk-Disco-Queen Bunny Lake, neues Album The Church of Bunny Lake, daraus hier Disco Demons. Oh, Church of Bunny Lake von Bunny Lake, daraus Disco Demons. Ich habe hier eine weitere Musik aus Wien, die etwas hintergründiger, krautiger zu Werke geht, gleichwohl wirklich gut groovt. Villa Log heißen die beiden, zwei ihr Album, daraus der Titel West-Berlin. West-Berlin, KPDSU, UdSSR, Kosmonaut, West-Berlin, SS-20, Sowjetunion, Zonengrenze, West-Berlin, DDR, Roter Oktober, Ostzone, West-Berlin. places that I have known, to all of the places that I have known, to all of the places that I have known, to all of the places that I have known. Ich hatte zu Beginn der Show hier 1 Live 4 gesagt, dass ich heute mal so ein paar Bands spielen will, deren Musik gewissermaßen an beiden Enden der brennenden Kerze brennt. Gerade gehört hier Akron Family, ebenfalls aus New York kommt, eine vierköpfige Band aus Brooklyn, derer sich Michael Gira angenommen hat, der mit seiner Band Swans seinerseits insbesondere zu Beginn der 80er Jahre neben Sonic Youth zu den spannendsten Neutönern New Yorks gehörte. Love is Simple heißt das Album der Akron Family, auf der auch diese Band einmal das benutzt, was sie ursprünglich hat, nämlich ihre Hände, mit denen kann man klatschen, und ihre Stimmen, mit denen kann man verzückte und entrückte, fast schon trance-artige Gesänge fabrizieren. Dazu dann aber natürlich auch durchaus Elektronik, durchaus originäre amerikanische Musik, die schon fast ins Bluegrass-artige geht. Ist fantastisch, wie man hier durch verschiedene Stil- und Sound-Labyrinths regelrecht geworfen wird. Love is Simple heißt das Album der Akron Family. Ein paar Takte spiele ich noch von den Dirty Projects. Ich habe gesagt, die sind morgen am Montag in Köln im Stadtgarten im Rahmen der Reihe Reconstructing Song. Es ist sicherlich kein Zufall, dass sie an der Seite von zwei afrikanischen Acts dort spielen, nämlich Baseku Kouyaté auf der einen Seite und Ngoni Ba. Und die Dirty Projectors eben, die wir jetzt vom neuen Album Rise Above nochmal hören. Ich sag bis gleich. Yeah. Der erste Track, mit dem ich hier weitermache, kommt von Henry und Dennis, heißt Catabolism. Und wir hören ihn hier im FDMin Remix. Da ist er schon. Du bist immer 1 Live 4. Ich hatte eben eine ganz kleine Panne hier mit einer CD. Glücklicherweise ereignete sich das Ganze, die sprang hier etwas, kann ich vorher echt nicht kontrollieren, ereignete sich das kurz bevor der Track tatsächlich zu Ende war, 20, 22 Sekunden vorher. Sorry dafür. Ich sag ganz kurz, was wir gespielt haben. Nach Henry und Dennis kamen Supermeier im neuen Outfit The Art of Letting Go, einer der Smash-Tracks ihres vor kurzem veröffentlichten Albums, im neuen Remix von Ewan Person, hier gehört und gespielt. Danach bin ich geswitcht in den leicht charthaften Track, der stammt von Instant Funk, ist schon älter, heißt I Got My Mind Made Up und ist im Rahmen einer Mix-CD aufgetaucht, die James Murphy und Pat Mahoney beide vom LCD Sound System für den Londoner Club Fabric angestellt haben. Also ihr Beitrag zur Fabric Mix-CD, ich muss kurz schauen, es ist die 36. Folge Fabric Live 36, auf der die beiden insbesondere sich in alten, raren Disco-Funk-Klassikern suhlen, wie das eben zu hören war. Danach habe ich einen Mann gespielt, den insbesondere James Murphy, und er befindet sich da in einer Reihe von vielen, vielen anderen, über den grünen Klee lobt. Man könnte vielleicht von einem Musicians Musician sprechen, einem Typen also, der insbesondere in Musikerkreisen die allergrößte Hochachtung genießt. Sein Name ist Jonah Bechtold und den haben wir gerade gehört mit einem Titel aus seinem soeben erschienenen Album I Believe in You, Your Magic is Real. Jonah Bechtold ist Laptop-Artist, was man bei der Vielschichtigkeit seiner Aufnahmen, die so kleine Groove-Pieces sind, mal auch afroamerikanische Züge tragen, wie eben gehört. Was wollte ich sagen? Der Satz, den kriege ich so nicht mehr am Ende zu Ende. Auf jeden Fall gut, wir haben ihn gerade gehört. Ich will ihn auch noch einmal gleich spielen. Dieser Jonah Bechtold ist nämlich gleichzeitig auch, wenn er sich nicht Yacht nennt, ich glaube, den Artistnamen habe ich noch nicht fallen lassen, wenn er eine Partnerin hat, nämlich Kaela Marisic, dann ist er The Blow. Und als solcher haben die beiden, muss ich ja jetzt in dem Fall sagen, im letzten Jahr ein wunderschönes Album fabriziert, nämlich Paper Television, von dem ich annehme, dass das es war, welches sie nachhaltig auch auf die Landkarte zumindest einiger anderer Musiker gebracht hat. The Blow, also mit Beteiligung hier von Jonah Bechtold, den wir gerade schon als Yacht gehört haben, hören wir jetzt. You can Das ist ein vielfach verdrehter Elektropop, wenn man so will, der aber an den entscheidenden Stellen rollt und nicht stehen bleibt. Paper Television, das Album aus dem letzten Jahr von The Blow. Ich will noch einen Moment bei diesem wirklich interessanten Typen bleiben, der sich alleine Yacht nennt und eigentlich Jonah Bechtold heißt. In grauer Vorzeit, ich sage das einfach mal so, vor einigen Jahren nämlich, hat er auch schon mit den Dirty Projectors zusammengearbeitet, die ich ja heute schon mit zwei Titeln gespielt habe. Wir hören einen weiteren Titel aus dem Yacht-Album. Ich kann leider die Namen der Tracks nirgendwo finden, nur hier den Albumtitel anbieten. I Believe in You, Your Magic is Real. So heißt das Album von Yacht. Ein weiterer Titel, es kommt da zu einer vielleicht etwas irritierend wirkenden Ankündigung. Ladies and Gentlemen, Eats Tapes, sagt er an einer Stelle und kündigt damit seine Gäste an. Die heißen nämlich Eats Tapes und die hören wir im Anschluss an die jetzt folgende Nummer von Yacht. It's all the same price, it's all the same price, it's all the same price, it's all the same price, it's all the same price, it's all the same price. If you want to pay it once, you'll have to pay it twice. Love, love, love, love, love, love. It's all the same price, it's all the same price, it's all the same price, it's all the same price, it's all the same price, it's all the same price. If you want to pay it once, you'll have to pay it twice. Love, love, love. Gentlemen, Eats Tapes. 1Live4. Wir hören das San Francisco-Duo Eats Tapes, das sich als Gäste auch auf dem Album von Yacht herumtreibt und dem eben gehörten Track da eine gute Portion Acid eingehaucht hat. Eats Tapes, ich habe insbesondere dieses Stück vom Album Dos Mutantes vor Monaten auch sehr gerne gespielt und möchte es hier entsprechend auch nochmal ins Spiel bringen bzw. gebracht haben, denn jetzt kommen wir zum neuen Album von Fairmong, Colored in Memory, Titel, der wesentlich deeper daherkommt Und im Anschluss daran hören wir die Block Party mit Where is Home in einem Remix, den die meisten von euch vielleicht noch nicht kennen werden. Ich glaube, man wird aber schnell erkennen, wer diesen Remix angefertigt hat. still fits together. Thank you. 1Live hier. Allein deshalb schon, wegen diesem Track und wegen anderen, die er in letzter Zeit fabriziert hat, darfst du nie sagen, Drum and Bass wäre scheiße. Wir hören hier Breakage, den jungen Londoner James Boyle, der mit seinem reduzierten Dubby Drum and Bass die Szene wirklich unglaublich erfrischt und ihr neue Impulse zuführt. Soeben erschien seine neue Hindsight-EP mit insgesamt 4 Tracks, darauf auch dieser hier Comeback von Breakage auf Bassbin erschienen. Davor habe ich gespielt Burial, einmal von seinem Album Untrue und davor, man konnte es sich denken, als Remixer der Blockparty, die ihn, obwohl er doch so zurückgezogen lebt, wohl irgendwie haben kontakten können, als Remixer für ihren Titel Where is Home. Diesen Remix gibt es auf der Flux-EP der Blockparty, die jetzt erscheint. Verabschieden möchte ich mich von dir, von euch mit der Tucson-Band Greyhound Soul und Musik aus ihrem Album Tonight and Every Night. Mein Name ist Klaus Vier. Ich bedanke mich bei dir und euch fürs Zuhören, wünsche allen eine gesunde, friedliche Woche und freue mich natürlich, wenn wir uns vielleicht am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Alles Liebe, alles Gute, ciao. All right, when it's fall.